Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja, Jesus. Wow. Neue Schöpfung. Er hat es vollbracht. Er hat den Weg frei gemacht. Und Christine, du sagtest eben so, und das, was dauerhaft geblieben ist, nämlich wir sind neue Schöpfung. In ihm sind wir neue Schöpfung. Alles, was er ist, sind auch wir. Die Liebe, der Frieden, die Heilung, das sind wir. Das sind wir in ihm. Es braucht immer dieses in ihm. Und es braucht eben dieses, gerade auch wenn wir so Erfahrungen machen, so wie das Zeugnis eben mit Jessica. Wow, dass wir das in unser Herz nehmen. Das ist, ja, weil das Herz lernt, das Herz denkt auch, das Herz ist eine Schaltzentrale. Und dass das in Erinnerung ist, und zwar ganz schnell abrufbar in Erinnerung. So, dass wir da bleiben in diesem Übernatürlichen. Die Versuchung ist hier in dieser Welt dann doch wieder ins Natürliche zu rutschen. Sinn auf das, was droben ist. Immer wieder Sinn auf das Übernatürliche, über diese Wahrheiten zu sinnen. Wow! Das ist echt die Wahrheit. Das steht nicht nur im Wort, dass wir durch deine Wunden geheilt sind. Das ist die Wahrheit. Ich habe es doch gerade erlebt und erfahren. Und wie herausfordernd das ist, das erzählt auch das Wort. Wir kennen sicherlich alle ja aus dem Wort, wo es die Jünger über den See Genezareth fahren. So. Die hatten vorher gerade die Speisung der 5000 erlebt. So. Aus 5 Broten, 2 Fischen, 5000 Menschen satt geworden und es sind noch 12 Körbe übergeblieben. So. Und Jesus sagt zu denen, nee, er sagt nicht, sondern im Wort steht, und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Er nötigte sie. Also, vielleicht ein bisschen mit, er drängte sie. Er sagte aber irgendwie auch ganz deutlich, das macht ihr jetzt. Das ist keine Diskussion. Und er ist der Sohn Gottes. Also ist auch ein Gottesauftrag drin. So, steigt in das Boot und rudert rüber oder steigt in das Boot, fahrt rüber ans andere Ufer. Und naja, und wenn man sich das ein bisschen mehr ausmalt, weshalb er sie vielleicht auch nötigen musste, es waren Fischersleute, die kannten das Wetter. Die wussten, was sie erwarten könnte, wenn sie da jetzt auf den See rausrudern. Also ich glaube, der Sturm war nicht eine Überraschung für die. Und Jesus hat das auch gesehen. So, er hat sich nämlich zurückgezogen auf den Berg. So, und hat gebetet. Und sah auch ihre Not. Und ist dann auch an ihnen, wollte an ihnen vorbeigehen. Und die Jünger auf dem Wasser. Ganz normal. Übernatürlich ist das normal. Im Himmel ist das normal. So. Da gehen wir durch den Himmel, auf welcher Ebene es gerade ja schön ist, exzellent ist. So, also ging er auf dem Wasser und wollte an ihnen vorbei. Und sie erschraken. Und sagten nicht, ja, hallo Jesus, sondern die erschraken auch noch. Er sogleich, fürchtet euch nicht, ich bin es. So. Und einer war da, der hat's geglaubt. Petrus, wenn du es bist, Meister, sag, dass ich aussteige und ich steige aus. Er hat es geglaubt. Und er hat es gemacht. Ausgerichtet auf Jesus. Ist auf dem Wasser gegangen. Ausgerichtet auf die übernatürliche Ebene. Jesus ist übernatürlich. Und dann kam da so eine Welle. Dann kam das Natürliche auf einmal wieder in seine Aufmerksamkeit und er drohte unterzugehen. Und zack, Jesus griff die Hand. Und es wird ja in 3 Evangelien davon berichtet. Und in dem einen ist dann auch so, und sie luden ihn bereitwillig in das Boot ein. Das heißt, einer hat geglaubt, ist aufs Wasser gegangen und Jesus ist dann zu ihnen ins Boot gegangen. Und schwupps waren sie da am Ufer. Die haben dann also auch eine Versetzung erlebt. Das war ja auch der Gottesauftrag, von hier nach da, über den See ans Ufer. So, und als Jesus wieder bei ihnen waren, war es sogar schon erfüllt. Es braucht diese Ausrichtung. Es braucht diese Ausrichtung auf das, was Gott täglich für uns vorhat. So, und die Jünger, die hatten zuvor ja schon erlebt, dass Jesus mal den Sturm Stille geboten hat. Aber in dem Moment hatten sie das alles nicht mehr bedacht, was sie zuvor erlebt hatten. Und im Wort steht auch, wo habe ich's? Jedenfalls in einem der Evangelien, ihre Herzen waren verhärtet. Da, wo die Herzen vorher noch völlig offen waren, so Heilung, Speisung der 5000, es war wieder zugegangen. Und wenn das zu Gott hinzugeht, geht es zur Welt hin auf. Aber das passiert nicht einfach, sondern es ist immer, wohin bin ich sensibel? Bin ich sensibel? Oh, der Sturm und all das. Oh, wir werden untergehen, wir werden ertrinken. Hey, der Sohn Gottes hat gesagt, fahrt darüber. Der wird die nicht auf See geschickt haben, damit die dann ertrinken. So. Es ist so. Und doch, die menschliche Natur, das ist, von daher ist es immer wieder unser Auftrag, tagtäglich ausgerichtet auf ihn. Und zwar jeden Tag hat er einen Plan für mich. Und gehe ich morgens aus dem Haus, nicht ehe ich ihn spüre, ehe ich auf ihn ausgerichtet bin und mir von ihm die Dinge geben lassen. Was ist denn heute dran? So, was ist heute dran, damit ich auf ihn ausgerichtet bin und in vorbereiteten Werken wandel? So. Und so haben wir es gestern auch gehabt, am Samstag. So Janine und ich so. Einfach morgens, hey, und wie ist denn die Struktur? Weil es gab, wegen Techniksachen gab es Dinge zu tun, aber wir wollen auch eine schöne Zeit in der Natur haben und sowas. Und klare und natürlich frühstücken und all diese Sachen hatten wir einfach so auf dem Herzen. Ja, geht mal erst raus und dann ist 2 Stunden Technik. Also ich musste neue SIM-Karten einrichten und so einige Sachen machen. So. Und aber auch in diesen 2 Stunden hatte ich wirklich viel geschafft, weil auch ein Tablet neu einrichten und sowas, alles fein. Und dann konnten wir rausgehen und dann sind wir wieder reingegangen und Abendessen. Und am Abend war eigentlich nur noch wenig dazu zu tun. Und ganz am Ende eigentlich nur eine Kleinigkeit, die mich irgendwie irritierte und störte. So, war aber auch schon 23:30. So, und dann habe ich einen Klick gesetzt, der war nicht gut. Da habe ich nämlich die Verbindung zur aktuellen SIM-Karte von Janines Handy ausgenockt. So. Kann passieren. 23:30, scheiße. Und ich merkte das. Und das sind so die Momente. Jetzt nicht irgendwie, oh scheiße, wieso habe ich das bloß getan, wieso dies, dann bam, bam, bam. Das wäre der natürliche Weg. Ruhe bewahren. Für Jesus ist das kein Problem. So. Und in dieser Ruhe dann zu sehen, ey, die bieten sogar an, rund um die Uhr kann man da anrufen. Okay, angerufen. So. Ja, klar, rund um die Uhr. Hey, wenn die den Service haben, ey, super, danke. Angerufen, sofort jemand dran. Und dann, oh, okay, es ist ja auch blöd, wenn sie da rumdrücken. Ja, ich weiß, ist aber trotzdem so. Das ist gar nicht, ach doch, ich... ist das eSIM-fähig, also da muss man dann, es geht jetzt zu sehr in die Technik, aber es war dann eSIM-fähig, also hat sie mir dann eine neue Sache zur Verfügung gestellt, sagte sie, aber das dauert irgendwie, so kann 20 Minuten dauern, aber auf jeden Fall, okay, ja, für Jesus kein Problem zu groß, So, auch wenn eine halbe oder dreiviertel Stunde später es noch nicht eingestellt war, heute Morgen war es denn eingestellt. So, Halleluja, ich konnte in aller Ruhe das dann wieder herstellen, den Kontakt. Ach, das sind die Momente. Bleiben wir in solchen Momenten übernatürlich. Für Jesus ist kein Problem zu groß. So. Und dann geht's wirklich darum, dass wir in dieser Ruhe bleiben, in dieser Schabbatruhe. Für Jesus ist kein Problem zu groß. Die Jünger, die hätten so viel beten können, wie sie wollten. Das war nicht die Lösung. Sondern, dass sie erkennen und begreifen, ey, was geht denn übernatürlich ab in Jesus? Hatten sie gerade vorher erfahren, war wieder weggerutscht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder zusammenkommen und uns erinnern. So, dass es normal wird, dass es zu einer Gesinnung im Herzen wird, zum Automatismus im Herzen, hab grad Trouble. Okay, Jesus, für dich ist kein Problem zu groß. Keins. Der wandelte da in aller Ruhe übers Wasser. Ja, wie denn auch sonst? Hey, ne? Er ist der Sohn Gottes. Gott ist allmächtig. Was glaube ich denn, dass ich jetzt noch irgendwie, was weiß ich, mich dafür anstrenge? Also, er erst eingreift, wenn ich, was weiß ich, 50 Gebete abgeschickt habe. Nein, er will einfach nur eins, dass ich mich eins mache mit ihm. Ihm vertraue. Im Glauben. Und der Glaube findet im Herzen statt. Und das Herz braucht es, dieses Dazulernen. Da kommen wir nicht drum hin. So, ne? Also, das habe ich auch, der Heilige Geist mir gerade gelehrt. Glaube und Unglaube kann gleichzeitig stattfinden. Also vielleicht in dem Moment gerade nicht, aber insgesamt, wir können viel Glauben haben und trotzdem ist da dann der eine Moment, der kickt mich gerade raus in Unglauben, wo ich mich mit einer Sorge oder einer Angst eins mache. Und das macht meine Seele, das mache ich. Das ist wichtig. Der Teufel, der hat viel Angebote, so, der hat viele Gedanken auf dem Markt. So, das ist aber meine Entscheidung. Oder widerstehe ich? Oh nee, wieso jetzt in die Selbstverdammnis gehen? Gott weiß, dass ich Fehler mache, die plant damit ein. Also, hat er schon die Lösung parat. So, und das merke ich, das ist so, boah. Also auch mein Eindruck ist, wir gehen wirklich auch in ein Jahr, das ist wichtig, dass wir dieses Widerstehen drauf haben, dass wir es trainieren und gerne bei diesen kleinen Alltagssachen, wo, und sei es, ja, seid kreativ, so, seid sensibel dafür, wo bin ich jetzt gerade, denke ich über das Übernatürliche nach oder über das Natürliche, und wenn über das Natürliche, halt, stopp, dreimal tief durchatmen. Jesus, genau. Wie die Pferde schnaufen. Das hilft dann, also rein körperlich hilft das auch sehr, oder gehirntechnisch hilft das sehr für Entspannung, dass man wieder frei wird. Okay. Und jetzt? Worum geht's jetzt? So. Er hat ja schon, also für ihn ist auf dem See ja kein Thema da, dass die da heil rüberkommen. Halleluja. Ihm ist das sogar wichtig, dass die heil rüberkommen. Er hat es ja auf dem Berg gesehen. Ja, dann gehe ich da mal vorbei. Bloß er ist nicht einfach ins Boot gestiegen. Die mussten schon, hey, hallo Jesus, bist du's? So, und einer hat es geglaubt, dass es nicht gar kein Gespenst ist, es könnte auch Jesus sein. Und ihn einfach auch zu fragen, bist du's? Da kriegen wir schon eine Antwort. Jo, ich bin's. Halleluja. Und immer wieder so dieses Einssein mit ihm, so, das ist so wesentlich, so. Und da freut er sich auch. Ich hatte es auch jetzt im Lobpreis nochmal, so, irgendwann, so irgendwie so, ich habe das oftmals, dass es viel über Bilder läuft und Dialoge, und irgendwann merkte ich, ich bin in ihm und er ist in mir und wir surfen da übers Wasser und über die Wellen. Also da war es dann eher das Surfen, so, ne, also, wow, da waren die Wellen toll. Nur wenn man einfach rüberrudern will, dann braucht man eine Stille. Und wie es im Psalm 23 steht, er führt uns zu stillen Wassern. Er will uns die Schabbatruhe geben. Halleluja, dass wir wirklich den Sieg, den er errungen hat, geltend machen. Wir müssen da nicht mehr für kämpfen. Der ist da, ihn aber geltend machen. Sagen, hier, ich habe das Ticket und jetzt mache ich ihn geltend. So, ich habe die Ruhe des Herrn, ich habe die Beziehung, die Bindung des Herrn und daran will ich mich ausrichten und dadurch auch eine Immunität kriegen gegenüber diesen Versuchungen der Welt. Weil je mehr wir da drin verankert sind, das merke ich schon, so habe ich auch eine Immunität in der Welt. Also vor einigen Wochen waren wir ja zu dritt da über den Dom. So. Wir waren ausgerichtet auf ihn. Es war so eine schöne, erfüllende Zeit und wir hatten Spaß und hier ein Spielchen mit oder da mal irgendwie was in der Schießbude, wie man es von früher aus Kindertagen kannte. So, und wir hatten Spaß. Und danach die ganze Zeit habe ich irgendwie, das kann mich nicht touchen, was da los ist. Also es war irgendwie, Pferde haben ja auch so Scheuklappen. So, ausgerichtet auf ihn. Und wenn da mal kleine Versuchungen waren, Gott, du bist größer. Ja, Halleluja, Halleluja. Aber ich kann auch so lange davon erzählen, weil ich glaube, das ist so zum Überfließen und das ist so wichtig und wesentlich, dass wir uns da echt mit eins machen, dass wir uns mit dieser Wahrheit eins machen, dass sie zur Gesinnung unseres Herzens wird. Hey, okay, wir sind gerade im Sturm. Und Jesus, wie wird der jetzt reagieren? Oh, der ist ganz, ganz ruhig und gelassen. Halleluja. Und mich eins machen mit Jesus. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Ich hab mich entschlossen, mal wirklich in einer Serie zu predigen. Und nicht von Thema zu hüpfen. Und beim letzten Mal habe ich über die Neuschöpfung gesprochen. Und deshalb sprechen wir heute schon wieder darüber. Teil 2. Und es wird auch noch Teil 3 und Teil 4 oder was auch immer geben. Damit wir das, was Enno eben gesagt hat, einfach so vertiefen, dass es so mal richtig schön sitzt. Und wir in dieser Ausrichtung bleiben können, wenn der Sturm tobt. Weil dann ist es am allerwichtigsten, es ist immer wichtig, dass wir ausgerichtet sind, aber dann, wenn du dann nicht ausgerichtet bist, dann wird's schwierig. Weil du, dann passiert das, was du sagst, oh Hilfe, ich habe da irgendwie dieses Handy-Sims-Dings da, Bums da zerstört, das ist ja jetzt vielleicht noch zu verkraften, aber es gibt ja auch andere schlimme Dinge, die passieren könnten. Und wenn du dann in diesen Sinneserkenntnisbereich absinkst, bist du im Bereich, wo sich der Teufel aufhält. Und dort ist ganz schlecht. Das ist ein ganz ungünstiger Ort. Und das ist nicht das, was Gott für uns praktisch vorgesehen hat. Und deswegen war das Beispiel, was du gebracht hast, Jesus war ja auf den Himmel ausgerichtet. Er war ganz Mensch, aber er war komplett auf den Himmel ausgerichtet. Zu keiner Zeit ist er in die falsche Richtung gekippt, sozusagen. Ob es jetzt, wir laufen einfach auf dem Wasser, hurra, das kann man eigentlich hier normalerweise ja nicht. Aber im Himmel kann man das natürlich. Oh, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Hilfe! Nein, auf so einen Gedanken ist er gar nicht gekommen. 5 Brote und 2 Fische? Ja gut, okay, wenn wir jetzt nicht mehr haben, dann muss es ja reichen. Wir sind manchmal so ausgerichtet, dass wir denken, 5 Brote und 2 Fische, das passt nicht zu, dass wir reich gemacht worden sind. Doch, das passt. Weil wenn du mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt machen kannst, dann ist doch wohl eindeutig klar, dass das gereicht hat, oder nicht? Wenn ich gar nichts habe und Jesus da in der Wüste rumläuft, und der Teufel da vorbeikommt und sagt, naja, also jetzt hast du 40 Tage ja nichts gegessen und so. Jesus hat also Hunger und er kommt da vorbei mit so einem Gedanken, das kennt ihr bestimmt auch, der kommt öfter mal mit irgendwelchen Gedanken vorbei. Man muss die ja sozusagen nicht landen lassen, aber gut, okay. Dieses Thema, ja, also wenn du der Sohn Gottes bist, Der könnte ja aus den Steinen Brot machen. Ja, das könnte er. Tatsächlich, das könnte er. Wer auf dem Wasser laufen kann, kann aus Steinen auch Brot machen. Gar kein Problem. Aber, und jetzt zitiert er einfach die Schrift. Er zitiert einfach die Schrift. Und sagt, man lebt überhaupt nicht vom Brot allein. Wovon lebt man? Von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Aha, interessante Nahrung. Versteht ihr? Darum ist die Ausrichtung ebenso wichtig. Und jetzt hole ich uns nochmal die alte Schöpfung, damit wir es nochmal ganz klar vor Augen haben. Bevor du Jesus angenommen hast, warst du eine alte Schöpfung. Und die alte Schöpfung, die befindet sich hier in diesem Glas, ziemlich ekelig, aber in diesem Fall noch nicht ganz so ekelig, weil ich sie aus Kaffee gemacht habe. Aber normalerweise ist das eine stinkende, ekelhafte Brühe, mit der manchmal im alten Leben der ein oder andere überhaupt nichts zu tun haben will. Und wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, dann passiert Folgendes, dann wird tatsächlich diese Flüssigkeit getauscht. Und zwar komplett. Da bleibt nicht ein Rest von dem Alten und dann wird da was Neues reingekippt oder irgendwie so ein bisschen verschönert oder verhübscht oder sowas. Oder außenrum vielleicht irgendeine Goldfolie oder so. Nein, das ist komplett, das geht komplett sozusagen in den Müllkasten, in den himmlischen Müllkasten. Letztes Mal habe ich das da tatsächlich in einen Mülleimer ausgekippt. Das werde ich mir jetzt heute mal hier sparen. Das könnt ihr euch ja auch trotzdem super vorstellen, weil das die neue Schöpfung ist. Und das bist du. Das bist du, das wirst du nicht. Das bist du automatisch. In dem Moment, wo du zu Jesus Ja gesagt hast. Jetzt wissen wir aber, dass das, was in unserem alten Leben so sichtbar war, dass wenn ich Jesus aufnehme, nicht automatisch mein Körper, hier dieses anfassbare Dingsbums und dieses Seelenthema da drin, dass das komplett erneuert ist, das wissen wir. Das bedarf natürlich einer Erneuerung, gar keine Frage. Aber wenn ich vergesse, wer ich bin und was ich bin und was ich kann, das hat Jesus nicht vergessen. Zu keinem Zeitpunkt hat er vergessen, was er ist, was er kann, ja, und wozu er da ist. Dann passiert Folgendes, und das habe ich beim letzten Mal dann damit demonstriert, indem ich da was rübergestülpt habe. Das Einzige, was der Teufel machen kann mit dieser neuen Schöpfung, der kann die nämlich nicht ändern. Er kann die nicht umändern. Das kann er nicht. Er kann da auch nicht irgendwas reinkippen oder so. Das geht nicht. Aber was er kann dich täuschen. Und dann sieht es ja so aus, ja, als wäre das Alte wieder da. Das stimmt aber nicht, weil es eine Täuschung ist. Und diesen gedanklichen Fehler sozusagen hat Jesus nicht gemacht. Hat er nicht. Sonst hätte er niemals einfach sagen können, jetzt gehen wir mal auf dem Wasser, jetzt machen wir mal aus 5 Broten und 2 Fischen, dann machen wir mal einfach irgendwas, sich den Kopf zermartern müssen, wie er jetzt das Problem da zum Beispiel löst. Oder plötzlich waren da irgendwelche Kranken und so. Hilfe. Aussätzige. Versteht ihr? Jesus ist darauf nicht reingefallen. Wir fallen da manchmal drauf rein, aber deswegen üben wir ja gerade, genau das nicht zu tun. Diese neue Schöpfung, ich habe mal zusammengeschrieben, was die alles, sag ich jetzt mal, ist und kann und was sie hat und so weiter. Mal ganz kurz nur, ja? Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ohne Sorge. Ich bin kraftvoll. Ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin versorgt. Ich bin Licht. Ich bin geheilt. Ich bin Erbe. Halleluja. Ich bin ein Überwinder. Ich bin ohne Furcht und beschützt. Ich bin mit allem versorgt. Ich bin geliebt. Ich bin ein Segen und ich bin gesegnet. Ich bin mit Wohltaten und Wonne überhäuft. Ich bin eine Rebe am Weinstock und ich bringe Frucht. Ich kann alles. Ich kann Jesus sehen und Gott auch. Ich kann lieben. Ich kann Dämonen austreiben, Schlangen aufheben, Tödliches trinken. Ich habe einen Vater. Ich habe überhaupt alles. Freude, Frieden, Gerechtigkeit. Ich habe Kraft für alles. Ich habe einen Beschützer. Ich habe einen Helfer, einen Anwalt, einen Lehrer, einen Beistand. Ich habe Weisheit. Ich habe Autorität. Ich habe die Natur Gottes. Ich habe den Glauben Gottes und ich benutze seinen Namen. Den habe ich nämlich auch. Ich besitze in jeder Situation Hilfe. Ich besitze seine Heilungskraft. Ich besitze alle Zeit Führung. Ich besitze finanziellen Segen. Ich besitze jochzerstörende Salbung. Ich höre die Stimme Gottes. Nichts trennt mich von Jesus. Der Stärkere lebt in mir. Gott wirkt in mir. Wenn du das alles glaubst und das in deinem Herzen verankert hast, wird dein Mund davon überlaufen. Das ist so. Weil dein Mund auch davon überläuft, wovon dein Herz überhaupt voll ist. Ja, es muss ja nicht mit den Aussagen, die ich eben vorgelesen habe, voll sein. Das kann ja auch mit irgendwelchem anderen Müll voll sein. Dann spricht es so. Und dann kann das, was die neue Schöpfung eigentlich in dir, ich sag jetzt mal, in eine Wirksamkeit bringen will, das geht dann, das kommt dann nicht zustande. Weil es ein Prinzip gibt. Und dieses Prinzip hängt mit dem Herzen und mit deinem Mund zusammen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, aber vorher hier mit deinem Herzen geglaubt hast, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, was passiert dann? Dann wirst du gerettet, zum Beispiel. Weil es geht, ich habe ja noch nicht gesagt, was wir jetzt gerade glauben und was wir gerade, ne? Versteht ihr? Das heißt, das ist ein Bekenntnis, was du da machst. Und dieses Bekenntnis, ja, das ist nicht nur dazu da, dass du das einmal sprichst und dann, sag ich jetzt mal, errettet wirst und deinen Freifahrtschein in den Himmel hast, sondern dieses Prinzip gilt immer. Das gilt immer. Wer, Römer 10, 6 bis 11, wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem sollt ihr sagen, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Du musst auch nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir nahe, sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus und an diese fantastische neue Schöpfung, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund also bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du mit deinem Mund die neue Schöpfung bekennst, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Das Wort, das da verwendet wird, hat nicht nur was damit zu tun, dass wir aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes versetzt werden. Ja, werden wir, keine Frage. Deswegen sind wir ja auch eine neue Schöpfung und etwas völlig Neues ist geworden. Nein, es hat auch, dieses Wort hat auch mit Heilung zu tun, mit Befreiung zu tun, mit Versorgung zu tun und mit Schutz zu tun. Das ist ein umfassendes Wort. Deswegen ist es auch nicht nur, diese Schriftstelle kannst du nicht nur dafür benutzen, dass du sagst, ja, das machen wir jetzt und dann sind wir gerettet. Also ich meine jetzt ins Reich Gottes hineingerettet, versteht ihr dieses Bekehrungsding? Sondern das gilt immer. Es geht weiter, Vers 10. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Und zwar zu jeder Stunde deines Lebens immer wieder neu. Wird das, was die neue Schöpfung für dich alles vorbereitet hat, wird für dich zur Realität. Und zwar nur so. Da gibt es keinen anderen Weg, um das Benefit sozusagen für dich ins Sichtbare zu kriegen. Und jetzt gucken wir uns nochmal Jesus an, der war ja unser Vorbild. Jesus hat sich nicht darauf konzentriert, wie die Gesetze auf diesem Planeten sind. Das kann man ja daran merken, dass er zum Beispiel auf dem Wasser gegangen ist, weil das kann man hier eigentlich nicht. Und man kann eigentlich auch nicht mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt machen. Das kann man eigentlich auch also nicht, würde ich sagen. Und man kann auch nicht zu, also sagen wir mal, eine unheilbare Krankheit hier, da kann man hier als Normalbürger, der nicht, sag ich jetzt mal, erlöst ist, kannst du auch nicht hingehen, die Hand auflegen und sagen, du bist geheilt. Das würde auch nicht funktionieren. Ja, aber Jesus hat das ja gemacht. Weil Jesus ein Himmelsbürger war und weil er himmelsbewusst war. Der hatte den Himmel permanent vor Augen. Du bist zum Beispiel mittlerweile ja autobewusst, richtig? Du kommst doch nicht mehr auf die Idee, da ein Pferd anzuspannen, um jetzt von A nach B zu kommen. Oder macht das hier noch, denkt noch einer so? Nein. Ich habe da so, denkst du manchmal so? Nein, wir denken doch so überhaupt nicht mehr. Wir denken, okay, wir müssen von A nach B, wir haben ein Auto, wenn wir denn eins haben, und dann fahren wir von A nach B. Als wäre das das Natürlichste von der Welt. Genauso natürlich war das auch für Jesus. Der sagt, Moment, ich bin zwar ganz Mensch, aber ich bin ja nicht von dieser Welt. Ich bin von oben. Der hat ja auch immer Bekenntnisse gemacht, ne? Ich bin das Licht der Welt. Ich bin von oben. Ich bin das Brot des Lebens. Und also, was hat er da so gesagt? Und nachdem der Vater ihm bei der Taufe etwas zugesprochen hat, darüber bin ich nämlich gestolpert, dachte ich, das ist ja interessant. Der wird also getauft, dann kommt da diese Taube, the Holy Spirit, und dann kommt da eine Stimme und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und jetzt, wir denken ja immer so Jesus und keine Ahnung, was wir da alles so vor uns hindenken. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, dass für Jesus eine als Mensch eine Totaloffenbarung war. Denn vorher war der Heilige Geist ja nicht da. Und er war ganz Mensch. Und er war ja auch mal ein Kind. Und da hatte er seinen Dienst ja auch noch nicht angefangen. Und da war er so auch wie du in dieser Welt. Und dann kommt da diese Stimme, wumm, und zack. So, und jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt kriegst du da so eine Hammerbotschaft und denkst, okay, ab in den Königspalast, Thron setzen, regieren. Und was macht der Geist Gottes mit ihm? Der schickt ihn doch tatsächlich in die Wüste. Boah. Und dort wird Jesus tatsächlich getestet. Nicht vom Vater, sondern vom Teufel. Weil der nämlich irgendwie geschnallt hat, wen er da jetzt wirklich vor sich hat. Diese wunderbare neue Schöpfung, die jetzt, glaube ich, ganz viele Sachen macht und von dem er ganz genau wusste, wenn der kommt, dann geht es nicht mehr so gut aus mit mir hier. Das wusste er vom ersten Mose an, dass dieser Tag ja kommen würde. Mist, da haben wir jetzt so einen. Und dann geht's los. Diese Challenge, wenn du so willst, in der Wüste, das ist ja nun das absolute Totalgegenteil von dem, was im Himmel ist. Die Temperaturen sind in der Wüste miserabel, also heiß und also nachts ja arschkalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist gefährlich in der Wüste. Da gibt es echt gefährliche Tiere auch. Und mal davon abgesehen, es gibt auch Sandstürme. Es ist schutzlos, es ist trostlos und vor allen Dingen, da wächst auch nichts. Also das ist ein Ort, da schickst du eigentlich normalerweise gar keinen hin, aber der Geist Gottes schickt ihn dahin. Und in diesem Zustand wird praktisch geprüft, was macht jetzt Jesus? Und Jesus ist da, was das angeht, ziemlich souverän, das wissen wir. Da kommt diese Brotgeschichte, ne, er soll da aus so einem Stein Brot machen, weil er ja der Sohn Gottes ist. Und er sagt, aber lebt ja gar nicht vom Brot allein. Und ist euch mal aufgefallen, dass nachdem er das gesagt hat, da gar kein Brot geliefert wurde oder irgend so ein Vogel da vorbeikam, der da irgendwas, bei Elia kam doch da so ein Vogel vorbei, der ihn da befüttert hat. Das heißt, Jesus hat in dem Moment, und das ist wichtig für uns auch, wir wollen manchmal Sachen haben, die vielleicht gar nicht nötig sind, weil wenn Jesus sagt, ich lebe überhaupt gar nicht vom Brot allein, ich lebe nämlich vom Wort Gottes, dann sagt er, da kann ich mich von ernähren. Ich brauche da gar nichts in meinem Magen. Versteht ihr? Und wir stehen manchmal da und denken, wenn jetzt hier kein Teller Suppe auf dem Tisch steht, dann hat die Versorgung nicht funktioniert. Das, so denkt der gar nicht. Der sagt sich, wieso? 5 Brote und 2 Fische, das reicht ja. Versteht ihr? So rum. Okay, also es kommt jetzt kein Vogel vorbeigeflogen. Dann kommt noch das mit der Zinne, wo er sich darunter stürzen soll und wo er dann auch sagt, nee, also wir versuchen doch Gott nicht. Das machen wir auf keinen Fall. Klar würde der mich beschützen. Wenn ich da runterspringen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er beschützt werden. Aber die Situation war so ja gar nicht. Ja, also probieren wir das auch nicht aus. Und das Gleiche mit den Reichen der Welt. Wenn du der Sohn Gottes bist, das hatte der zum Glück in seinem hier rein, da verankert. Und das ist das, worauf ich hinaus will, dass das hier bei uns verankert sein muss. Wer wir sind, was wir können und was wir haben. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Und natürlich, Jesus hatte eine Beziehung zu seinem Vater, gar keine Frage, das flog da nicht einfach so in ihn rein oder auf ihn rüber oder wie auch immer. Der war in einem Dialog sozusagen, ja. Aber ihm war klar, alle Reiche dieser Welt, okay, ich bin zwar gerade in der Wüste und es sieht auch nicht so aus, als wenn ich hier wie ein Königssohn auf meinem Thron sitzend rumregiere, das interessiert mich aber gar nicht, weil ich weiß, wer und was ich bin. Und das war das Entscheidende. Und damit hat er ihn komplett besiegt. Und damit wusste der, nee, an dem, das wird nichts. Gut, und dann geht's ja weiter und dann geht er in seinen Dienst. Und was begegnet ihm denn da? Da begegnen ihm Kranke, Gebundene, Tote, Hungrige, Verzweifelte und auch noch Ängstliche. Und was er nicht tut, wir tun das aber manchmal noch. Und dann passiert wieder das da. Also dies so, das wird dann so ein bisschen so. Dann kommt da einer und erzählt dir irgendeine ganz schwierige, schlimme Situation, in der er sich gerade befindet oder die gerade passiert ist. Ach du Ärmster, wirklich, das ist echt schwierig. Stimmt, das habe ich auch schon mal erlebt. Wisst ihr, und dann geht das genau in diesem, okay, wir vereinigen uns gerade und dann geht das wieder in diesem Bereich. Denn wenn wir uns nicht daran erinnern, wer wir sind, was wir haben und was wir können, dann wird diese Schöpfung einfach nicht sichtbar. Es gibt noch etwas, und das habe ich ja vorher schon vorgelesen, dass wir den Glauben tatsächlich brauchen, damit es sichtbar wird. Jesus brauchte den auch. Ich meine, mach das mal mit 5 Broten und 2 Fischen und 5000 Leute stehen vor dir und sagt, es reicht. Und jeder sagt, hier. Für ihn war das keine Frage. Ja, was ist also nun der Glaube, von dem ja Römer 10 hier spricht, mit dem wir ja bekennen, also das ist im Herzen, dann kommt das auf unsere Lippen, wir bekennen und dann sind wir gerettet. Und dann kommt das zustande, was die neue Schöpfung eben sagt. Was ist der Glaube? Wie entsteht er? Wo wächst er? Was tut er? Ist nicht unwichtig, oder? Was ist nun also der Glaube, Hebräer 11, Vers 1? Wollen wir erstmal das haben. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Dass das also sichtbar wird. Und zwar im Hier und Jetzt und nicht erst im Himmel. Also, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, davon war Jesus total überzeugt, dass das, was man nicht sieht, nämlich den himmlischen Bereich, existiert. Und nicht nur existiert, sondern, wir kennen das aus dem Gebet, das er später den Jüngern beibringt, wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Oder ich habe mir das selber mal mit anderen Worten, Hebräer 11, der Glaube ist das Vertrauen oder die Zuversicht, die Besitzurkunde von Dingen, ein Fürwahrhalten von Dingen, also ein Fürwahrhalten von Dingen, die im Unsichtbaren existieren und sich durch Glauben hier und jetzt verwirklicht sehen, beziehungsweise durch Glauben ins Sichtbare kommen oder durch Glauben irdisch verwirklicht werden. Das ist Glaube. Und der muss hier in dieses Herz rein, weil erst sonst könntest du ja mit deinen Lippen hier alles plappern. Also ich bin geheilt, ich bin was weiß ich bin geliebt, ich bin keine Ahnung, was ich alles bin, habe ich ja schon vorgelesen. Da kannst du dich tot proklamieren, wenn du das hier nicht glaubst. Und dann wirst du nie erleben, dass es ins Sichtbare kommt. Es muss da rein. Der Glaube ist im Herzen und nicht im Verstand, okay? Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Römer 10, 10, das hatte ich ja vorhin schon. Durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du permanent sozusagen in diesen, kommt dieser himmlische Zustand sozusagen hier ins Irdische. Also der Glaube ist nicht im Herzen, er ist im Herzen und nicht im Verstand. Nicht da, hier. Der Glaube handelt. Das ist ja logisch. Wenn ich von irgendwas überzeugt bin, zum Beispiel, dass dieser Stuhl nicht mit mir zusammenkracht, setze ich mich doch da drauf. Ja? Wenn ich glaube, dass mein Auto mich irgendwie von A nach B fährt und ich gleich explodiert, setze ich mich da rein. Richtig? Wenn ich glaube, dass das Flugzeug mich von A nach B bringt und nicht abstürzt, also dass Flugzeuge abstürzen, ja, das meine ich jetzt aber nicht. Also dann setze ich mich ja da rein. Das glaube ich dann doch hier. Denn wenn du das nicht glauben würdest, wenn du total zweifeln würdest, dass das überhaupt so funktioniert, wer bitte setzt sich denn dann in so ein komisches Fluggefährt? Der Glaube handelt. Jesus sagte, steh auf und geh. Und dann haben die das gemacht. Und der Glaube spricht. Jeder Glaube spricht übrigens, egal woran du glaubst. Deswegen machst du ja dein Bekenntnis. Und der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das hast du vorhin ja auch so schön gesagt. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Wenn ich nicht weiß, dass alles, was ich vorhin vorgelesen habe, der Wahrheit entspricht, sprich im Wort Gottes verankert ist, dann ist klar, dann kann ich das nicht auf meine Lippen kriegen, weil dann weiß ich es ja gar nicht. Ich muss es schon wissen, so gesehen. Ich muss es schon mal irgendwie gelesen haben. Ich muss wissen, das steht da wirklich. Ja, also das ist jetzt nicht ausgedacht hier oder von Christine einfach nur so in den Raum gepustet, weil es sich gerade so schön anhört. Der Glaube kommt also durch das Hören des Wortes Gottes. Und er kommt auch dadurch, dass wir auf das sinnen, was droben ist. Dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was das Wort sagt, dass ich bin, dass ich habe und dass ich kann. Dass ich das meditiere. Und ich habe das ja schon, weiß nicht, wie oft ich das hier vorne schon gesagt habe. Ich nehme manchmal so eine Bibelstelle und denke dann über nur eine Bibelstelle, ich bin mit allem versorgt. Mein Gott aber wird alles, wessen ich bedarf oder bedürftig bin, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Da kann ich über den Reichtum nachdenken, den er hat. Da kann ich darüber nachdenken, dass Gott wird, nicht ich werde, wessen ich bedürftig bin. Okay, kann ich mal nachdenken, wo ich so bedürftig bin. Erfüllen, okay, super. Das war jetzt eine sehr kurze Meditation, bei mir dauert das länger. Ja, wenn ich über so einen Vers nachdenke und den immer wieder bewege und dann irgendwann sogar weiß, selbst wenn ich den gar nicht hier aufgeschrieben habe, dass ich weiß, das stimmt. Und schon ist die Kiste bei mir hier drin verankert. Und automatisch spreche ich das auch. Ich denke dann nicht, ne, so wie du gesagt hast, hurra, jetzt haben wir hier in Houston, wir haben ein Problem, ne, die SIM-Karte, hurra, geschreddert oder was auch immer. Nee, wir haben ja eine neue Schöpfung. Was kann die denn alles? kurz mal anrufen da oben und sich kurz mal wieder auf die Wahrheit ausrichten. Und schon, schwupps, hurra, kommt die Lösung. Der Glaube übrigens ruht im vollbrachten Werk. Der ruht. Der ist nicht hektisch, der ist nicht verzweifelt, der ist nicht irgendwie unruhig in irgendeiner Form, sondern der ruht. Der ruht im vollbrachten Werk, da ruht er. Weil er weiß, dass er weiß, dass er weiß, ah ja, wenn ich das da ansteuere, wenn ich das da vor Augen habe, wenn ich das auf meine Lippen bringe und meine Lippen nicht das Gegenteil sprechen, das ist nochmal ganz wichtig, aber das ist ein extra Thema, wie wir das da immer wieder neu, warum geht das jetzt da, wie wir das hier immer wieder neutralisieren sozusagen, weil Meereswoge, schwabbeldiwupp, Glaube, schwabbeldiwupp, hier geglaubt, da gezweifelt. Zack, Ergebnis, Zero. Zumindest mal Zero. Falls du dann da auch noch bei dem Zweifel bleibst und den dann auch noch weiter bekennst, dann ist nicht nur Zero, dann ist Minus. Weil dann nämlich das, was du dann sprichst und glaubst, dich da nach unten befördert. Das könnte Krankheit bedeuten, das könnte Mangel bedeuten, das könnte negative Versorgung bedeuten, das kann alles Mögliche bedeuten. Das kann auch bedeuten, dass du plötzlich dich nicht mehr geschützt fühlst. Und alles sowas. Ja? Also, der Glaube ruht. Und das Wort Gottes sagt, damit ich hier nicht einfach nur irgendwas in den Raum tute, Hebräer 3, Vers 18, da ist noch eine Ruhe für mein Volk. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Das ist die Textstelle. Damit ist der Friede Gottes, diese Ruhe, ist ein Gradmesser. So wie ein Thermometer ein Gradmesser ist, ist auch der Friede Gottes, dieser Ruhe, dieser Shalom in diesem hier, ist der Gradmesser. Das hörst du, wenn du Leuten mindestens 20 Minuten zuhörst, weißt du ungefähr ganz genau, was sie denken und glauben. Aber du hast sofort, merkst du manchmal schon nach dem ersten Satz, merkst du schon, ausgerichtet nach oben oder ausgerichtet nach unten. Unruhe, Frieden im Herzen. Was ist da gerade? Wenn da Unruhe ist, ist es nicht die Neuschöpfung. Ganz einfach. Das ist ganz einfach. Jesus war nicht unruhig. Sind wir uns da einig? Zu keiner Zeit. Nirgendwo. Als die den da runterstürzen wollten, ne, von den Klippen, da war ja seine Zeit noch nicht gekommen. Und das wusste er auch, dass sie noch nicht gekommen war. Und da hat er sich gleich mal daran erinnert, wer er ist. Und auch wenn die 100-mal versucht hätten, ihn da runter zu, das hätten die nicht geschafft. Weil er wusste, drehte sich um und schritt mitten durch die Menge. Einfach so. Weil der Himmel dann auf die Erde kommt und der Himmel hat eine Entourage, die wir manchmal ja sogar sehen können, indem wir die Engel dann sehen können, der hat eine Kraft, eine Power, dagegen kann diese Welt nichts tun. Dagegen ist praktisch hier kein Kraut gewachsen, wenn du so willst. Dagegen kann auch der Teufel dann nichts machen. Auch wenn er ihn gerne darunter gestürzt hätte. Vor seiner Zeit. Aber er wusste, genauso wie die Jünger darüber fahren sollten über den See, das war der Auftrag und Jesus hatte auch immer noch einen Auftrag, war klar, Sturm hin oder Sturm her, das interessiert uns jetzt hier gerade gar nicht. Überhaupt gar nicht. Stopp! Und das ist was, was wir wirklich lernen müssen. In den Situationen, wo der Unfriede kommt, sich darauf zu konzentrieren, was das Wort über mich sagt, dass ich bin, dass ich habe und dass ich tun kann. Und das auf meine Lippen zu kriegen. Und Stopp zu sagen, wenn ein Stopp so richtig nötig ist. Nein! Und wenn du das schaffst, das hinzukriegen, werden bestimmte Sachen überhaupt sich gar nicht mehr dir nähern, weil das gar nicht geht, weil du in jedem Moment, wo so ein bescheuerter Gedanke vorbeikommt, der Gedanke ist noch nicht die Katastrophe. Der Gedanke, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das macht er. Aber das ist noch nicht das Problem. Das Problem ist hier und da. Da ist das Problem. Wenn du das hier auf deine Lippen packst und hier irgendwie plötzlich Angst hast, weil der gerade vorbeigekommen ist und dir irgend so ein Blödsinn da vorgeflüstert hat und du dann anfängst darüber nachzudenken, ob das vielleicht der Wahrheit entsprechen könnte, weil in deinem Körper ist gerade irgend so ein Symptom. Ich kenne das von meiner Ziehtochter, deren Mutter ist ja an Krebs gestorben. Und wenn dann da so Symptome kommen, will das immer in die Richtung. Ein Glück, dass die mit mir wöchentlich zusammentrifft und dann mir irgendwas erzählt. Und ich sage Stopp. Stopp. Einfach Stopp. Wer bist du, was hast du und was kannst du? Stopp. Das wird jetzt gar nicht erst gedacht. Das wird gleich geschreddert. Und sie dann, ja, du hast recht, stimmt. Konnte ich auch nur, versteht ihr? Aber das ist so wichtig. Das ist so wichtig, damit sich das nicht da drin festsetzt. Weil wenn es sich da drin festgesetzt hat, dann bringt es dort eine Frucht hervor. Deshalb sagt ja Jesus, dass wir am Weinstock dranbleiben sollen. Wenn du da an dem, also ich meine ganz ehrlich, so eine Rebe am Weinstock, was tut denn die da außer da dran sein? Ha? Naja. Also kann die irgendwas? Ich meine, außer dass sie natürlich Rebe ist. Nee. Also außerhalb vom Weinstock kriegt die nichts zustande, da verdorrt sie. Hängt sie aber am Weinstock, bringt sie Frucht. Hat sie die jetzt hervorgebracht? Nein, der Weinstock hat sie hervorgebracht. So einfach, der Weinstock hat sie hervorgebracht. Versteht ihr? So einfach ist es eigentlich. Aber dazu brauchen wir unser Bekenntnis. Und deswegen brauchen wir auch ein Gradmesser. Und ich finde den Frieden als Gradmesser wunderbar. Weil wenn ich merke, ich bin aus diesem Frieden raus, irgendwas ist in mir unruhig, irgendwas ist in mir dann sollte ich mich mal auf das Wort Gottes konzentrieren und mal gucken, ob es da nicht eine Aussage zu gibt, wer ich bin, was ich habe und was ich kann. Und dann halte ich an meinem Bekenntnis fest. Denn wenn ich verstanden habe, dass das die einzige Methode ist, mit der der Teufel mich hier noch täuscht, weil ich bin ja eine neue Schöpfung, dann ist es relativ simpel zu sagen, Stopp. Stopp. Da ich ja will, dass das zustande kommt, Stopp. Und ich halte an meinem Bekenntnis fest, ganz egal, ob der Umstand in meinem Körper noch rumschreit und rumschmerzt oder was weiß ich, oder sonst noch was ist, oder irgendein anderer Umstand meint, da rumstehen zu dürfen, ich halte einfach an meinem Bekenntnis fest. Und ich konzentriere mich darauf, nicht ein falsches Bekenntnis abzugeben, das nämlich den Zweifel oder dem Unfrieden in mir oder der Angst in mir irgendwas hier auf meine Lippen befördert. Wenn ich nämlich das tue, dann haben wir die Meereswoge und dann haben wir wieder nichts. Und das ist schon eine Kunst, finde ich, und das ist auch manchmal wirklich ein Kampf, diesen Dauereinflüsterungen, ja, standzuhalten. Abschließend möchte ich noch sagen, das Wort Gottes, Jesaja 55, 11, das Wort Gottes kann nicht leer zurückkommen. Das kann es nicht. Stellt euch nur mal vor, wenn es das könnte. Auf was für ein Fundament würde ich dann stehen? Oder du? Sowas von wackelig, das wäre schlimm. Das Wort Gottes muss, wenn es durch Glauben hier verankert auf deine Lippen kommt und zu einem Bekenntnis führt, muss zustande bringen, was das Wort sagt. Das geht nicht anders. Und das Einzige, was du dazu tun kannst, um das zu verhindern, ist, dass du falsche Bekenntnisse machst. Bekenntnisse des Unglaubens, um sie mal in einem Satz zusammenzufassen. Dann hast du diese Ergebnisse natürlich nicht. Ist klar. Aber der Glaube Gottes ist auch kein, wenn ich das Wort mal so sagen darf, kein Hexenwerk, weil du bereits den Glauben Gottes in dir drin hast. Bekenn es doch einfach mal. Fang doch mal an, solche Sachen zu bekennen. Egal, ob du das schon wirklich glaubst, ob du das schon zu 270% glaubst oder erst im Moment für 1% nur, weil ich es gerade gesagt habe. Das Wort Gottes kann nicht lügen. Und es ist eindeutig, dass du den Glauben Gottes hast. Jesus sagt zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ihr habt den. Wie, was auch sonst? Was sollen sonst hier in dieser Flüssigkeit sein? Ich hab die Natur Gottes. Ach so, der glaubt nicht, oder wie? Das geht doch gar nicht. Der hat keine Kraft. Versteht ihr? Der hat keine Möglichkeiten. Also wenn man da nur mal ansatzweise anfängt, darüber zu meditieren, dann merkt man sofort, wie bekloppt ist das eigentlich, was ich da vor mich hin denke. Halleluja. Unser Bekenntnis baut die Straße, auf der der Glaube seine Ladung transportiert. Herrlich, ist so herrlich, ne? Ja. Unser Bekenntnis baut die Straße, auf der der Glaube seine Ladung transportiert. Und manchmal ist es gut, wenn wir erstmal nur anfangen zu bekennen, auch wenn es hier noch nicht zu Ende verankert ist. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und aus dem Hören und aus dem Hören des Wortes Gottes. Und über kurz oder lang, weil das Wort Kraft hat. Und das hast du, Judith, ja sogar mir in dem Zeugnis auch gesagt, na, dass Gott zu dir gesagt hat, kannst du vielleicht gleich mal sogar auch kurz erzählen, dass Gott zu dir gesagt hat, du sollst morgens, bevor du frühstückst, sollst du das Wort Gottes frühstücken. Richtig? Ich hatte vor 2-3 Monaten den Eindruck, oder habe ich so von Gott gehört, dass Gott zu mir sagte, du brauchst in der nächsten Zeit, ist das wichtig, dass du dich im Wort stärkst und dass du mehr Kraft aus dem Wort nimmst. Und dann, vorher war mir das nicht so leicht gefallen, in der Bibel zu lesen. Ich habe es zwar auch gemacht, aber es hat sich irgendwie mühsam angefühlt. Und dann habe ich häufig morgens den Eindruck gehabt, dass ich Gott so sagte, stärk dich, also Frühstück jetzt erst im Wort, und dann hat Gott mir immer so durch den Heiligen Geist die Bibelstellen gesagt, und die habe ich dann auch teils laut dann gelesen, und es hat wirklich zu mir gesprochen, und dadurch ist die Beziehung zu Gott so gestärkt worden, weil er zu mir so kontinuierlich so durch sein Wort gesprochen hat. Und vorher habe ich das so oft gehört, dass Leute auch sagen, wie viel Kraft aus dem Wort kommt und was weiß ich, aber das zu hören und das an so meinem eigenen Leib zu spüren, das war so ein großer Unterschied. Und vor allen Dingen bin ich Gott so dankbar und gebe ihm alle Ehre, weil das war wirklich nicht mein Bestreben und meine Idee, sondern er hat mich eingeladen und immer wieder morgens ermuntert, mich im Wort zu stärken und darin zu frühstücken. Und dann durfte ich erleben, wie das mich richtig gestärkt hat und wie es mir jetzt auch Freude macht und sich das gar nicht lang oder mühsam anfühlt. Allerdings habe ich jetzt morgens auch aktuell voll viel Zeit und kann das auch so umsetzen. Also das ist ganz erstaunlich. Und ich habe auch gemerkt, auch dass Gott wie so mich so bewaffnet, dass ich mich im Wort rüste und stark bin, um anders stehen zu können. Ja, und ich habe so eine richtige Freude bekommen, dass ich auf einmal das selber gemerkt habe, es macht Freude, das Wort zu lesen, daraus zu essen und das so richtig zu nehmen. Vor allen Dingen auch im Gespräch mit Gott, also dass der Heilige Geist mir so Offenbarung gegeben hat, bin ich Gott einfach richtig dankbar. Danke, Herr, wirklich, da ist Kraft in dem Wort. Manchmal, ich hatte noch einen Gedanken, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Gott mich so in den Lobpreis führt. Also es gibt noch mehr Waffen, mit denen Gott uns stärkt. Aber gerade auch so in Kombination mit, wo wir sind jetzt ja auch gerade in der Fastenzeit, wo wir auf Sachen verzichten, aber in Gottes Wort ist wie Honig, wie Halleluja. Deshalb gibt es immer einen Grund zum Freuen, immer einen Grund zum Danken, weil du bist eine neue Schöpfung und du hast alles, was du brauchst, um dieses Glaubensleben hier wirklich erfolgreich und siegreich als eine Rebe am Weinstock fruchtbringend sozusagen leben zu können und der Welt zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Amen. Amen. Amen.